Kulturelle Integrationsprobleme. Kulturelle Integrationsprobleme lassen sich quantitativ am besten am Ausbildungsgrad und am Schulerfolg festmachen. Von den in Deutschland lebenden Menschen mit muslimischem Migrationshintergrund haben 30% überhaupt keinen Schulabschluss und 14% Abitur. Darunter haben bei denen mit türkischem Migrationshintergrund 27% keinen Schulabschluss und 8% Abitur. Wenn sie keine eigene Migrationserfahrung haben, erreichen 9% keinen Abschluss und 12% schaffen das Abitur. Sie liegen damit weit hinter den gleichaltrigen Deutschen zurück, die zu 1,6% keinen Abschluss haben und zu 34% Abitur. Aber auch der Abstand zu den Migranten aus der EU ist groß. Diese haben zu 7% keinen Abschluss und zu 27% Abitur. Es ist aufschlussreich, dass die Migranten aus der EU sowie aus Süd- und Ostasien vergleichbare Probleme nicht haben. Die Kinder von Vietnam-Vertragsarbeitern aus der ehemaligen DDR machen sogar zu 80% Abitur und schneiden damit noch weitaus besser ab als die Deutschen. Die mit einer niedrigen Qualifikation verbundenen niedrigen Chancen auf eine gut bezahlte Arbeit lösen einen Sekundäreffekt im Sozialsystem aus. Eine Karriere als Empfänger von Transferleistungen wird umso attraktiver, je geringer die Chancen am Arbeitsmarkt sind. Die bei den muslimischen Migranten vorherrschenden Großfamilien profitieren davon, dass der Umfang der Sozialleistungen, anders als das Arbeitsentgelt, mit der Kopfzahl der Haushaltsmitglieder steigt. Diskriminierung scheidet als Grund für die mangelhaften Erfolge der muslimischen Migranten im Bildungs- und Beschäftigungssystem aus. Denn andere Migrantengruppen, die aus Fernost oder Indien kommend eher noch fremdartiger aussehen als Türken und Araber, schneiden teilweise sogar besser ab als die Deutschen. Der relative Misserfolg kann wohl auch kaum auf angeborene Fähigkeiten und Begabungen zurückgeführt werden, denn er betrifft muslimische Migranten unterschiedlicher Herkunft gleichermaßen. Rätsel gibt auch auf, warum die Fortschritte in der zweiten und dritten Generation, soweit sie überhaupt auftreten, bei muslimischen Migranten deutlich geringer sind als bei anderen Gruppen mit Migrationshintergrund. Interessant sind die in Großbritannien beobachteten Unterschiede zwischen den verschiedenen Migranten aus der ehemaligen Kolonie Indien. Indische Schüler schneiden in England doppelt so gut ab wie pakistanische Schüler. Schüler aus Fernost lassen in ihren Leistungen alle hinter sich, auch die britischen. Zwischen Indern und Pakistanern gibt es aber keine Unterschiede, außer dem, dass die Pakistaner einen islamisch-kulturellen Hintergrund haben. In Frankreich wanderten in mehreren Schüben Polen, Juden, Chinesen und Vietnamesen ein. Sie hatten wirtschaftlichen Erfolg, integrierten sich problemlos und verschmolzen allmählich mit der Mehrheitsgesellschaft, ohne jemals staatliche Hilfen in Anspruch zu nehmen. Ganz anders die Probleme Frankreichs mit den arabischen Migranten, insbesondere aus Algerien. Walter Lacœur vermutet, es muss in der geistigen Einstellung jener, die sich marginalisiert fühlen, etwas geben, das es ihnen erschwert, im Leben Erfolg zu haben. Walter Lacœur, Paul Schäffer und Christopher Caldwell reflektieren auf jeweils eigene Art die Herausforderung und Bedrohung, die die muslimische Einwanderung und das starke Wachsen dieses Bevölkerungsteils für das alternde und schrumpfende abendländische Europa darstellen. Der erste ist israelischer Jude, aufgewachsen in Breslau, der zweite Niederländer und der dritte US-Amerikaner. Alle drei kommen aus sehr polyglotten Staaten und sind es selber auch. Alle drei sind liberal. Sie können mit ihren Sorgen also nicht ohne weiteres in die nationale, völkische oder gar islamophobe Ecke geschoben werden, wie dies gerne geschieht. Netzler Kelek, Seyran Ateş, Güner Balci, in Deutschland aufgewachsene Autorinnen türkischer Herkunft und die nach Holland geflohene Somalierin Hirsi Ali verweisen seit Jahren auf den kollektivistischen Charakter islamischer Gesellschaften und die ihnen immanente Geringschätzung und Unterdrückung von Frauen, die nicht selten in Gewalttätigkeit ausartet. Die deutsch-türkische Schauspielerin Sibel Kekilli, Jahrgang 1980, hat, Zitat, Das Gefühl, dass die Generation nach mir hier noch nationalistischer wird. Deren Eltern mussten sich kaum integrieren. Aus der Türkei geholte Ehepartner mussten nicht mal einen Sprachkurs machen. Hier wurde ja immer nur weggeguckt und lächelnd toleriert, wenn ein Kind nicht zum Sportunterricht kommen durfte oder wenn ein Mädchen plötzlich nicht mehr zur Schule kam, weil es verheiratet worden war. Zitat Ende. Der Bevölkerungsforscher Herwig Birk stellt dazu fest, Zitat, die wirksamsten Integrationsfaktoren für Einwanderungsgesellschaften sind das Bildungssystem, die Arbeitswelt und die zwischenmenschlichen Beziehungen durch Ehen oder eheähnliche Beziehungen. Die wirksamsten Desintegrationsfaktoren sind dogmatische, fundamentalistische Religionen sowie die ethnisch, nationalistisch oder tribalistisch verankerten Kulturen der Migranten aus Entwicklungsländern, in deren Geschichte es nie eine Periode der Aufklärung gab. Der in Deutschland drohende Kulturabbruch durch Einwanderung bildungsferner Populationen ist im Gegensatz zu einem wirtschaftlichen Rückschlag ein für Generationen irreversibler Vorgang. Zitat Ende. Ein Teil der Deutschen, auch der Elite, hat das Problem noch gar nicht verstanden. In deren Lebens-, Wohn- und Arbeitswelt kommen muslimische Migranten ja nur als Reinigungskräfte oder als fremdartige Kulisse beim gelegentlichen Besuch in Berlin-Kreuzberg vor. Ein Teil der Intellektuellen und der liberalen Presse scheint sogar eine klammheimliche Freude zu empfinden, dass muslimische Einwanderung die deutsche Gesellschaft untergräbt. Die Journalistin Ingrid Klöpfer nimmt das Leben einer islamischen Importbraut namens Dilek als Beleg für die fehlende Integrationsbemühung der deutschen Gesellschaft. 27 Jahre alt, 10 Jahre in Deutschland, 3 Kinder, 5 Jahre Dorfschule in der Türkei. Dilek kennt nur den Haushalt und kann kaum Deutsch. Was tat denn der amerikanische Staat für die Integration der einwandernden Deutschen, Juden, Iren oder Italiener? Die integrierten sich selbst, weil sie gar keine andere Wahl hatten, wenn sie nicht untergehen wollten. Da gab es keine Sozialhilfe für Importbräute. Die mangelnde Integration liegt an den Attitüden der muslimischen Einwanderer. Das möchte die gut menschelnde liberale Inge Klöpfer nicht wahrhaben, die mit aggressivem Unterton erklärt, die deutsche Ethnie wird auf lange Sicht vielerorts auf eine der großen Minderheiten schrumpfen. So wird es aussehen, ob es dem Notenbanker Sarrazin passt oder nicht.